three. Let him play what he wants. Jack, make sure you're in front of the mic, please. Where is the front? That's it. No, that's it. That's it. You're a big goof. West Brooklyn. West Brooklyn, three. Let's go. A judge in the west, coming from the south, with ruby sideburns, boy, always using flowery language. Heartbeat von Carolyn Cassidy. Bearbeitung und Regie Heike Tauch. Old horses' necks by broken fences, guns gone rust. I guess the gang got shot. Kid dream hid in the leaves. Das Unterwegssein ist kein Ausdruck von Heimatlosigkeit, sondern die einzig mögliche Lebensform. Wir waren alle unterwegs, eine Menge guter Männer. Gregory Corso und Lawrence Ferlinghetti, Herbert Hanke und auch Gore Vidal hingen mit uns rum. Da waren Allen Ginsberg, der William Blake so mochte, und William Burroughs, dessen Arme aussahen, als verdiene er sein Geld als Zielscheibe für die Polizei von San Francisco. Und vor allen anderen mein Kumpel Neil, mit dem ich immer wieder das Land durchquert hatte. Neil Cassidy. In meinem Buch On the Road heißt er Dean Moriarty. In Gamla, Zen und Hohe Berge heißt er Cody Pomeray. Er war der wahre Beatnik, auch wenn er zu Lebzeiten nicht ein Buch fertig geschrieben hat. Ich selbst hieß mal Jack Dulwas, mal Ray Smith, Leo Persipite oder Sal Paradise. Oder einfach nur Jack Kerouac. Wir waren eine Menge guter Männer und wir trafen eine Menge guter Mädchen. Doch nur einige darunter waren ganz besonders. Das große Ereignis, das Neil das ganze Jahr 1951 hindurch angekündigt hatte, wurde endlich Wirklichkeit. Jack kam an. Wir hatten darüber so viel geredet und nachgedacht, dass wir die erste Zeit dann furchtbar gehemmt waren. Neil wollte Jack die ganzen Wunder zeigen, die er in seinen Briefen an ihn beschrieben hatte, am besten alle auf einmal, und natürlich übertrieb er es. Ich war vor lauter bemühter Freundlichkeit verkrampft und Jack ging es ebenso. Viele Tage blieben wir scheu und zurückhaltend. Jack und Jay, seine zweite Frau, hatten endgültig Schluss gemacht. You see, erklärte er mir, she was an only child, raised by women, her mother and aunts. They all hated men and were dedicated to revenge. Mich nutzen sie als Ventil für ihren Hass, ich bin davon überzeugt. Ein paar Mal erwischte ich sie mit diesem Puerto Ricaner und jetzt ist sie schwanger und behauptet, es wäre von mir. Pha, es ist nicht mein Kind. Let's all get drunk, I want to take pictures. Don't miss with Mrs. Lately and trust picture picture pithy lisp. That's an artistic kit for sex. Jays Treulosigkeit verletzte ihn tief, vor allem, weil sie bereits die zweite Frau war, die ihm das antat. Er tat mir leid und ich verstand nicht, warum er mit Frauen so viel Pech hatte. Ich hörte ihn immer nur voll Sympathie über sie reden und richtig sentimental wurde er sogar beim Thema Ehe und Familie. Blackbird. No! Bluebird! Branch. Still jumping. Die ersten Wochen sah ich Jack nicht oft. Er unternahm entweder was mit Neil, trieb sich auf eigene Faust herum, las oder schrieb in seinem Zimmer. Die Mansarde bekam ihm gut, er lebte sich ein, ordnete sorgfältig die wenigen Bücher und Zeitschriften, die er brauchte, um sich wie zu Hause zu fühlen. Wie Neil versprochen hatte, fand er eine riesige Sperrholzplatte vor und mit einigen Orangenkisten baute er sich damit einen großen Schreibtisch. Ein perfekter Raum für einen Schriftsteller, das spürte ich. Der Nachteil war, dass die Mansarde nur einen Zugang hatte und der ging durch Nils und mein Schlafzimmer. Es war auch der einzige Weg ins Bad. Zu meiner Überraschung merkte ich, wie schüchtern Jack in dieser Beziehung war. Er benutzte das Bad nur, wenn keiner in der Nähe war. Auch musste ich mir immer etwas überziehen. I had to be careful to be fully clothed at all times. Die Beats. Unser Luxus war, Lust rauszuleiern aus bleiernem Leben und düster dreuend das dämliche Denken der dienenden Dummheit verdammen. Dämonen der Degeneration, demontiert dank der Dämmerung des Dope und des Dharma. Nach ein paar Wochen gelang es Neil, Jack Arbeit in der Gepäckaufbewahrung am Bahnhof zu verschaffen. Das machte es leichter, denn Jack hatte furchtbare Angst, uns zur Last zu fallen. Obwohl die Situation an der Oberfläche als in Ordnung schien, war ich besorgt und überhaupt nicht zufrieden. Denn jedes Mal, wenn sie fröhlich aus dem Haus gingen oder sich oben in der Mansarde einigelten, kam ich mir vor wie ein vernachlässigtes Dienstmädchen. Carolyn Robinson hieß sie, hatte an einer teuren Schule der freien Künste in Vermont studiert, gutes, sicheres, sauberes New England, wo die Bäume im Spätsommer Farben über die Landschaft kippen wie verborgene Botschafter Raphaels. Und diese Tochter aus einer anständigen New England-Familie war also wie geschaffen für die Kunst, weshalb sie zum Weiterstudieren nach Denver ging. Aber Denver, das war das Pflaster von meinem Kumpel Neil Cassidy. Trotzdem war er dann später mit ihr und den Kindern nach San Francisco gezogen. Ich wusste, dass ich Wege finden musste, damit umzugehen, wollte ich die Familie zusammenhalten. Es kostete mich große Anstrengung, meine Gefühle nicht zu zeigen, und bald reagierte mein Körper. Es war Nils Geburtstag. Und wie immer in Notfällen war es ein Freitagabend. I wondered where Jack was. Had he forgotten it was Nils' birthday? Das war unwahrscheinlich. Vielleicht wollte er uns nicht stören. Nachdem die Kinder im Bett waren und ich mich mit Schmerzmitteln vollgepumpt hatte, gönnten wir uns noch ein Glas Wein und eine Zigarette. Neil war zärtlich und with me, und ich machte mir neue Hoffnung auf ein gemeinsames Sexleben. A lovely day. I mused as I drifted into sleep. All would be well. Das schrille Klingeln des Telefons katapultierte Neil aus dem Bett. Ich brauchte wegen des Codeins etwas länger. Yeah, of course. You were? My God, man, where are you? Never mind, I'll be right down. Right. Jack ist im Gefängnis. Muss los ihn rausholen. Neil hüpft herum, um auch das andere Bein in die Jeans zu bekommen. What time is it? He leaned over the bed to kiss me and ran out the door. Just after 12. Die restliche Nacht bestand aus wachsender Unruhe, Angst und Schmerzen. Sie kamen nicht nach Hause. Allmählich ließ die Wirkung des Codeins nach, und ehe ich mich's versah, war an Schlaf nicht mehr zu denken. Die Mädchen wachten auf, und nachdem ich sie versorgt hatte und Neil und Jack immer noch nicht aufgetaucht waren, wusch ich mir die Haare und drehte sie ein. Gerade als ich den letzten Lockenwickler feststeckte, hörte ich Stimmengemurmel, machte die Badezimmertür auf und sah, wie Neil die Küchentreppe hinaufflitzte und Jack eine junge schwarze Frau die Stufen zur Mansarde hinaufführte. What's going on, Neil? I see you got Jack out of jail. What was it? Haben wir keinen Zucker? Er war nicht so ruhig, wie er tat, das wusste ich. Und er wusste, wo der Zucker stand, also antwortete ich nicht. Well, actually, you see, Jack wasn't actually in jail. Er war eigentlich gar nicht im Gefängnis. Und er versuchte es wegzulachen, als hätte es nichts zu bedeuten, während er mit einem Löffel herumwedelte. He was terribly drunk and he thought it would be a joke to get me out of the house that way. He didn't really mean anything by it, honey. I have no time to dally hassle in your heart's house. It's too gray, I'm too cold. I want to go to Golden. That's my home. I came a-wearying from Eastern Hills. Yonder Nabatake recessed. The eastward to Aurora rose. Somewhere west of Idalia. Or east of Rusted Falls, one. Lost a black-haired woman with thin feet and red bag hanging. Used to walk down Arapahoe Street in Denver and make all the cabbies cry. Partner. Er hatte sich zum Kühlschrank gerettet und starrte nun hinein, als ob die Rückwand fehlte. Ich musste mich setzen. Schließlich brachte ich mit leiser, eisiger Stimme heraus, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir sowas in meinem Haus gefallen lasse. Mit den Kindern. Und ich warf den Kopf zurück und rollte die Augen himmelwärts. Du gehst jetzt auf der Stelle hoch und schaffst mir diese Frau aus dem Haus. Clack of the wheels, my freight train blues. Im nächsten Augenblick hätte ich geschrien oder irgendwas zertrümmert. Deshalb rannte ich die Treppen hoch und versteckte mich im Badezimmer. Ich hatte vergessen, wie ich aussah, ohne Make-up, mit Lockenwicklern und verzerrtem Mund. Der Mann sieht den Berg, der Berg sieht den Mann. New York City, ein verregneter Septembertag, Brooklyn Bridge. Dort hinten hat sich der trügerischste Teil meines Lebens abgespielt. Geht an die Lower East Side, hatte Joan Mitchell, die Malerin, uns geraten. Ihr werdet dort Rettung finden vor den Philistern. Es ist eine Insel innerhalb einer Insel. Aber da war es bereits zu spät. Als ich hörte, wie Neil an die Tür zur Mansarde klopfte und Jack rief, schnappte ich mir ein Tuch, fummelte es irgendwie über den Lockenwicklern zurecht und rannte zu den Kindern. Ich musste als Erste bei ihnen sein. Zu spät. Die Kleinen standen schon in der Tür. Neil lehnte an der Kommode daneben und ich musste stehen bleiben, um das Mädchen vorbeizulassen. Sie kam höhnisch grinsend herunter und ließ eine Flut von Verwünschungen und Flüchen auf mich los. Ich unternahm einen schwachen Versuch, ihr klarzumachen, dass ich nichts persönlich gegen sie hätte. Noch gehe es mich was an, was Jack tue, aber dies sei mein Haus und ich sehe es lieber, wenn sie woanders hinging. Das löste nur noch eine weitere Schimpfkanonade in höherer Tonlage aus. Die beiden Männer standen da und schauten blöd nach unten. In meinem Morgenrock und den Lockenwicklern fühlte ich mich nicht gerade in Bestform. Auch erwartete ich irgendwie, dass mich einer von ihnen verteidigen oder wenigstens sie unterbrechen würde. Doch stattdessen sagte sie zu Neil, take me home, und hielt ihm die Autoschlüssel hin. Er nahm sie gehorsam und ging zur Haustür. Jack folgte ihnen. Schmerz und Selbstmitleid überwältigten mich. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Am Montagmorgen hatte ich einen Termin im Krankenhaus. Der Arzt diagnostizierte Faziales-Lähmung, Gesichtslähmung. Sie kam oft bei Soldaten vor, wenn sie lange Zeit Kälte auf einer Seite ausgesetzt waren. Mit Sicherheit nicht mein Grund. How could I possibly get something like this? Der gute Doktor schloss psychische Überanstrengung nicht aus und kam damit der Wahrheit nahe. Als ich zurückkam, lag auf meinem Toilettentisch unser Exemplar von The Town and the City. Das hatte bestimmt nicht dort gelegen, als ich weggegangen war. Irritiert schlug ich es auf und las unter der Widmung, die Jack damals geschrieben hatte. With the deepest apologies I can offer for the fiasco. The foolish tragic Saturday of Neil's birthday. Alles nur, weil ich betrunken war. Bitte verzeih mir, Carolyn. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich war sehr gerührt und konnte es kaum erwarten, Jack zu zeigen, dass alles vergeben und vergessen war. Noch einmal las ich die paar Zeilen. Und Neil? Obwohl ich Neil für durchaus mitschuldig an dem Vorfall hielt, kam es mir nicht in den Sinn, ihm zu verzeihen. Wenn ich schon nicht zurückschlug, so reihte sich sein Fehlverhalten doch ganz selbstverständlich in ein Register solcher Fälle ein, das ich immer parat hatte, wenn ich Neil klarmachen wollte, warum ich an ihm zweifelte. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Bayat, it's the beat to keep, it's the beat of the heart. Als Neil und Jack an diesem Abend heimkamen, machten wir einen etwas scheuen, aber doch fröhlichen Neuanfang. Sie hatten Bier und Wein mitgebracht und ich tischte ein üppiges Dinner auf. Trotz meines grotesken Aussehens, der Arzt hatte mir Augenklappe und Mundklammer verpasst, wurde es ein Fest. Keiner von beiden kam auf die Idee, nach dem Essen auszugehen. Neil holte das Tonbandgerät hervor und sie schwelgten in alten Zeiten. Auch für Jack war es ein besonderer Abend. Nur selten hatte ihm Neil seine ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt wusste Jack, dass er uns willkommen war. So begann für mich ein neues Leben. Oder zumindest sah ich es aus einer neuen Perspektive. Wenn Jack nicht arbeitete oder auch nicht schrieb, dann setzte er sich zu mir und erzählte von seiner Kindheit in Lau, von seiner Mutter, die unermüdlich in einer Schuhfabrik gearbeitet hatte. Oder davon, wie intolerant seine Schwester Caroline ihm gegenüber war. Seines ersten Romans hatte sie zum Schweigen gebracht, doch als er kein Bestseller wurde, fing sie wieder mit den Vorwürfen an. Hier bei uns versuchte Jack on the Road zu beenden und den richtigen Verleger zu finden. Allen Ginsberg und Cal Salomon, ein Freund, der als Lektor für seinen Onkel, ein Verleger, arbeitete. versuchten zu helfen. Ich hatte lediglich ein paar Passagen in dem Manuskript gelesen. Das alles war mir noch zu nah. Jack Kerouac als Sal Paradise und Neil Cassady als Dean Moriarty. Und zusammen waren sie auf der Suche nach dem Heartbeat. Ich kannte keine Details von ihren Trips, natürlich nicht. Und war mit dieser Unwissenheit auch sehr zufrieden. Was Jack neu hinzuschrieb, las ich gern, denn daran ging es nicht mehr um Enthüllung unserer Vergangenheit. I'll play an 8-bar introduction and then Jack come in at the same time that Dude comes in. Okay. Okay, all right, this is take two for all the rest of the movies. An einem Abend kam Neil etwas ungehalten nach Hause. Ob er wollte oder nicht, er musste für 2 Wochen nach St. Louis und in 1 Stunde fuhr sein Zug. Die plötzliche Abreise bedrückte uns. Allein waren Jack und ich immer noch etwas befangen und die Aussicht, Neil als Puffer zwischen uns zu verlieren, verunsicherte uns. Deshalb war es mir auch höchst peinlich, als ich Neil auf der Treppe noch einmal umdrehte und uns zurief. Hihiha, laughs Charlie Parker, bending down to slap his ankle. He puts his alto to his mouth and says, didn't I tell you? Well, you know what they say, my best pal and my best gal. Amüsiert euch schön, ihr beiden. Jack und ich lachten darüber, als habe es nichts zu bedeuten. Je länger ich über Neils Bemerkung nachdachte, desto wütender wurde ich. Ja, sie tat doch weh. I should know it by now, dachte ich deprimiert. Hatte er nicht auch Luann geteilt? Und wie viele seiner anderen Frauen noch? Wieder hatte ich erwartet, ich wäre etwas Besonderes. Aber offensichtlich nicht. Ich war lediglich eine weitere Frau in seiner Sammlung. Unsere Zukunft? Eine unaufhörliche Wiederholung. Ich beschloss, einen Weg zu finden, das zu ändern. Okay, Neil, dear. Let's try it your way. I'm a fool to want. Ich spürte eine leichte, freudige Erregung, ein ungewohntes Selbstvertrauen, einen Schuss Aufregung, aber auch Angst. Noch nie im Leben hatte ich gewusst, wie man diese typisch weiblichen Spielchen spielt, um die Aufmerksamkeit eines Mannes zu erregen. Aber ein Versuch war es wert. Schlimmer konnte es nicht werden. It couldn't be worse than before. I love that stare. Others too. I'm a fool. Es war leichter als gedacht. Vermutlich hätte ich mir überhaupt keine Mühe geben müssen. Ich machte Pizza und einen großen Salat, von dem ich wusste, dass Jack ihn mag. Hatte Wein gekauft, den ich schon vorher anfing zu trinken, um den Mut nicht zu verlieren. Und hatte mich etwas zurechtgemacht, aber nur so viel, dass er keinen Verdacht schöpfte. Und das hätte er, hätte ich etwas anderes getragen als eine weiße Bluse und Jeans. Mein Haar, weich und glänzend. Ich hatte etwas Parfüm angelegt. Natürlich brannten Kerzen. Ich stellte Musik ein, die Jack gefiel, die uns beiden gefiel. Nach dem Essen ging ich zur Couch, setzte mich und hielt Jack sein Glas entgegen, damit er merkte, er müsse schon herkommen, wenn er es haben wolle. Er kam. Er balancierte das Glas aus seinem Bauch und summte dazu die Melodie von My Funny Valentine. Do you remember when we danced together in Denver? Er drehte mir den Kopf zu, lächelte. Und dann setzte er sich auf und sah mich zärtlich an. Yeah, he said softly. I wanted to take you away from Neil. He kept looking into my eyes, but he stopped smiling. Ich brauchte nichts mehr zu tun. Jack was a tender and considerate lover. Love is an automaton sounding like a machine through the stopped keyhole. Young men go fast and old men. Old men are passionately breathless. Young men breathe inwardly. Young men and old women wait or wail. Cause there was a sound of slapping when the angel stole come, and the angel that had lost lay back satisfied. Hungry adult red face with tight clutch, traditional time, briefcase in his paw, prowls placking the pavement to his office girl's rumpled skirt at 5. 5 o'clock shadows. Obwohl ich sehr romantisch in ihn verliebt war, tat es mir weh, dass es nicht Neil war. Deshalb rief ich mir immer wieder seine gleichgültigen Worte ins Gedächtnis. Ich hoffte ernsthaft, etwas dauerhaft Gutes würde sich aus dieser Situation entwickeln. But for now, there was nothing to do but relax and enjoy it. Jack und ich schliefen nie miteinander, wenn Neil zu Hause war. Ohnehin hatten wir keine so wahnsinnig leidenschaftliche Affäre. Am Sex war Jack nicht halb so interessiert wie Neil. Und wenn er nachts arbeitete, hatten wir ohnehin nicht viel Gelegenheit. Manchmal liebten wir uns in seinem Bett in der Mansarde, wenn die Mädchen ihr Mittagsschläfchen hielten und Neil unterwegs war. Allerdings nur, wenn Jack mich darum bat. Ich erinnere mich, wie dann die warme Sonne durch sein Fenster schien und sich als Decke auf uns legte. Dazu der Geruch von frischem Holz. Obwohl es Jack und mir nicht schwer fiel, ungemein diskret miteinander umzugehen, wenn Neil dabei war, gab es doch keine Möglichkeit, die Veränderung zu verbergen. Neil musste es einfach merken. Aber das einzige Zeichen dafür, dass es ihn überhaupt berührte, war, dass er zu mir viel aufmerksamer wurde. Ich interessiere mich nicht mehr. Mich interessiert jetzt der Ostatlantik. Für mich begann eine Zeit, in der ich Tag und Nacht hätte singen mögen. Ich war an allem beteiligt. Ich fühlte mich wie der Star der Show. Klar, sie zogen zwar immer noch allein los, um Lebensmittel oder Mariana zu besorgen, aber blieben nie lange weg. Die einzige Verstimmung gab es, wenn Neil seine ganze Aufmerksamkeit mir zuwandte und Jack behandelte, als wäre er nicht da. Wenn Neil damit immer weitermachte, stand Jack auf und polterte nach oben. Neil wertete das als einen Sieg. Er rief dann hinter Jack her und bat ihn zurückzukommen. Für Neil war es ein Spiel. Vielleicht wollte er auch prüfen, ob er noch gleich auf war mit ihm. Er liebte diese Art von Herausforderung. Sobald eine Beziehung bedroht war, wurde er ein besserer Liebhaber. Wahrscheinlich teilte er deswegen seine Frauen, das machte es für ihn aufregender. Wenn eine Frau treu veranlagt war, so wie ich, dann suchte er selbst die Männer aus, um die Dinge in Bewegung zu halten. Für mich blieb es ein Schock. Thy bones connect to the shadow bone. Shadow bones connect to the luck bone. Luck bones connect to the foul bone. Foul bones connect to the high bone. High bones connect to the air bone. Air bones connect to the sky bone. Sky bones connect to the angel bone. Angel bones connect to the god bone. God bones connect to the bone bone. Wenn Neil zu Hause war und schlief, gingen Jack und ich manchmal spazieren. Jack entdeckte ein wunderbar altes China-Restaurant in einer kleinen Seitenstraße zum St. Francis Park. Dort wurden große Schalen mit heiß dampfender Wantan-Suppe für 35 Cent angeboten. Oft wärmten wir uns damit auf und setzten uns dann auf eine Bank im Park. Auch die Zeit, die ich allein mit Neil verbrachte, war jetzt glücklicher. 10243, poems from the unpublished Book of Blues. Wir konnten uns über die Fortschritte der Kinder freuen, diskutierten übers Haushaltsgeld oder über andere elterliche Belange. Ich fühlte mich vollständig akzeptiert, intellektuell und körperlich. I would like them to play behind me while I'm reading. Oh, sure. Can you hear me while they're playing? Book of Blues. Von seinen Spaziergängen und Streifzügen brachte Jack immer neue Bekannte mit ins Haus. Männer und Jungs. An einem Abend kamen zwei oder drei Freunde mit einem neuen Kick zu uns. Neil war ganz aufgeregt und die Atmosphäre wurde erwartungsvoll und ehrfürchtig. Sie hatten Peyote mitgebracht. Neil und Jack hatten es noch nie probiert. Well, how do you take it, man? Cook it? No. Just eat it, chew it up. Only trouble is, it makes you nauseated at first. But if you can keep it down, wow. like you've never seen such colors. Technicolor visions. Ich hatte Vater Morissette gefragt. Eines Tages war ich in die Sakristei der Kirche Johannes des Täufers gegangen und hatte gesagt, Vater, alle lachen mich aus. Und er fragte, warum, mein Sohn? Weil ich Schriftsteller werden will. Ich lache nicht, sagte er. Nein, fragte ich. Nein, ich glaube, das ist wunderschön. Gut, ich werde Schriftsteller. Ich werde eine Menge Bücher schreiben, beschloss ich. Gott gebe dir mehr Kraft, sagte Vater Morissette. Aber ich muss dich warnen, du wirst Enttäuschungen einstecken müssen. Das macht mir nichts, sagte ich. Ich werde dir helfen, wenn ich kann, sagte Vater Morissette. Schriftsteller können sehr wichtig sein. Damit war für mich klar, dass ich auf diese Erfahrung verzichten würde. Übelkeit für Visionen. Nein, da musste ich wohl mit meiner eigenen schwachen Fantasie weiterleben. Diese ganzen Hilfsmittel für die Psyche waren nichts für mich. Aber ich beschloss, dabei zu bleiben, falls jemand Hilfe benötigte. Feierlich kaute jeder ein oder zwei Löffel von dem grau-grünen Berg und setzte sich dann entweder auf die Couch, um die Wirkung abzuwarten, oder ging in die Mansarde. Ich beobachtete. Es war still. Totenstill. Ich konnte nicht erkennen, wann der Kampf gegen die aufsteigende Übelkeit vorbei war und sie tief in ihre Träume tauchten. I went to bed to read. Still remaining alert to any signs of distress. No emergency arose. No one cared to communicate their sensations that night. So, I gave it up and went to sleep. Auch am nächsten Tag bemühte ich mich vergebens, irgendwas aus ihnen herauszuholen. Die Übelkeit hatte wohl den stärksten Eindruck hinterlassen. Trotzdem bewahrten sie etwas Peyote im Kühlschrank auf und schrieben Ellen einen begeisterten Brief, der daraufhin eine Probe für sich anforderte. Therefore, in conclusion, ladies and gentlemen, I dedicate this poem... I dedicate this... Anyway, you're all out of your minds. And I'm out of my mind, and you're out of your minds, and I'm out of my mind. And doesn't that make it doesn't that make it, like, void? I have to finish my thing, my doubt. I'll go down and beat your head in. Unless you beat my head in. This poem, I dedicate to human suffering and human salvation. You're not listening. The poem goes, love's multitudinous... I told you, Alan, you... Love's multitudinous boneyard of decay. In den ersten paar Monaten nach Jacks Ankunft stieg mein Selbstwertgefühl, denn ich wurde begehrt. Ich beschloss, Jacks Erwartungen zu erfüllen und ihn abends zu begleiten, mit oder ohne Neil. An irgendeinem Abend hatte Jack was von einer Pay-the-Rent-Party gehört, auf einem Dachboden. In der Nähe der Docks. Von jedem wurde eine Spende erwartet, ausgenommen man war Musiker. Jack und Neil hielten sich beide für Musiker und sie bestätigten sich gegenseitig überschwänglich ihren Anspruch auf diesen Titel. Unglücklicherweise hatte keiner ein Instrument. Neil schleppte das Tonband als Notbeweis mit. Jack entschied sich zu erklären, er sei gerade aus New York angekommen und habe seine Bongotrommel dort gelassen. Sicherlich könne er seine Fähigkeiten auf Geborgtem nachweisen. Jedermann hatte Bongos. Wir erschienen zeitig, um besser bluffen zu können. Als wir ankamen, war nur die Gastgeberin da. Ein junges Ding. In einem sackähnlichen Kleid und drei oder vier rumhuschende männliche Wesen. Der Dachboden entpuppte sich als gewaltiges zweites Stockwerk über einem Warenhaus. Überall warfen Kerzen goldene Lichtbögen. Und ein eingefärbtes Sacklein trennte die Küche vom Badezimmer. Neil stürmte sofort hinein. Das schüchterne Mädchen mit einem autoritären Blick überwältigend. Jack und mir überließ er die Feinheiten. Höflich lieferte Jack die Begründung für den freien Eintritt und erkundigte sich nach einem paar Bongos, das er benutzen könnte. Das Mädchen zögerte, noch nicht ganz überzeugt, und warf nervöse Blicke in Neils Richtung, der arrogant auf- und abschritt und den Raum in Augenschein nahm. Irgendwann wurde ihr klar, dass sie keine Chance hatte und deutete widerwillig auf die Mitte der Halle, wo ein wunderschönes Paar Bongotrommeln stand. Richtig tourisch eilte Jack sofort hinüber und inspizierte es. Die sind aber schrecklich schlaff, kam er zur Gastgeberin zurück. Sind schon einige Zeit nicht mehr benutzt worden. Mach sie nur heiß, halt sie einen Augenblick über den Gasbrenner da drüben, dann schrumpfen sie. Jack folgte ihrem Vorschlag. Da ich nun beim besten Willen keine Musikerin war und auch zur Miete nichts beigetragen hatte, versuchte ich also so unauffällig wie möglich in die Szenerie einzutauchen. Nee, war verschwunden. Also tat ich so, als suchte ich ihn. Von draußen kam angeregtes Stimmengewirr. Hier war wesentlich mehr los. Ich hörte Neil mittendrin und wusste, dass er wieder mal auf seiner ewigen Suche nach Marihuana war. Dabei störte ich nur. Ich ging also wieder rein und sah Jack, der mich verstohlen zu sich winkte. Über die Trommeln gebeugt saß er mit dem Rücken zur Gastgeberin auf einer Matratze. Look what I've done, stöhnte er. Er kippte die Trommeln ein bisschen an, sodass ich die verkohlte und geschwärzte Haut um ein 5 cm großes Loch in einem der Trommelbäuche sehen konnte. My God, flüsterte er. They were practically new. Ich habe nicht gemerkt, dass die Flamme so hoch war. Die blaue Spitze war nicht zu sehen, ich schwöre. Jesus, what I'll do. Verschwinden wir lieber, bevor es herauskommt. Nicht, dass ich meinen Vorschlag besonders mochte, aber sie waren so schon nicht gut auf uns zu sprechen und ohne die Möglichkeit, das Instrument zu ersetzen. What a shame. Oh, what a shame. Roll my bones in the mortuary. My terms and deeds of mortgagery and death and taxes all wrapped up. Jack war schon aufgestanden und versuchte mit bravouröser Nonchalance nicht hinauszurennen. Ich folgte ihm. Gerade kamen neue Gäste, mit denen die Gastgeberin beschäftigt war. Als wir uns durch die Tür retteten, wünschte ich ihr stumpf viel Glück mit der Miete. Beim Runterrennen zerrten wir Neil aus einer Gruppe bärtiger Männer. Auf der Heimfahrt herrschte düsteres Schweigen. Erst zu Hause bei einem Kaffee wurde nach und nach die ganze Situation komisch. Neil versuchte zu verbergen, dass es sich hier seiner Meinung nach um eine typische Jack-Sache handelte und erzählte übertreibend und gestikulierend Geschichten mit ähnlich tragischen Umständen, bis wir uns vor Lachen nicht mehr halten konnten. Jack wurde seine Schuldgefühle los und ich war glücklich, daheim und in Sicherheit zu sein. Seit Jacks Ankunft hatte Allen Ginsberg häufiger geschrieben. Lange Gedichte und Geschichten über alle, die er kannte, und er wiederholte sämtliche Geschichten, die man ihm erzählt hatte. Wir hatten Spaß daran, uns seine Briefe gegenseitig vorzulesen. Manchmal ging das so einen ganzen Vor- oder Nachmittag lang. Allen hielt uns außerdem über alles auf dem Laufenden, was er für seine schreibenden Freunde tat und wie es Bill Burrows in Mexiko erging. He's lonely, schreibt ihm. Das Sorgerecht für seine Kinder haben die Großeltern bekommen. Jack, lass bitte New Directions eine kurze Nachricht zukommen, wie sehr dir sein Buch gefällt. You got your men, women, dogs, children, horses, pones, ticks, perts, parts, pans, pools, paws, pales, parturiences, and petty thieveries that turn into heavenly Buddha. I know, boy, what's I talking about, cause I made the world, and when I made it, I know lie had a... Wenn Laughlin kein Interesse zeigt, dann machen wir eben eine 25-Cent-Ausgabe auf billigem Papier bei Goldmeld oder Signed Books. Wie bei iMobster. Wash hung out by moonlight, Friday night in May. How I miss both of you. And I wish I were there with you, so that we could share hearts again. Nach dem Krieg waren wir alle verstört und manche von uns stellten sich Fragen, auf die sie keine richtigen Antworten fanden. Und die meisten gaben sich damit zufrieden und tauchten ab in den klebrigen Brei der anständig biederfeigen Gesellschaft. Nur ein paar rafften sich auf, durch die Grenzen der Fragen hindurchzudringen und sich auf die Suche zu begeben. Ich habe alles aufgeschrieben, das passierte, damals in unserer geschlagenen Generation, der Beaten Generation. Es war meine Pflicht und die habe ich erfüllt. Diese Gemeinschaft geschaffen, auch durch mein Schreiben, haltbar gemacht. Eine bessere Welt, Kilometer Papier voll mit spontaner Prosa. Zerschmetternd, erbebend, berauschend und quälend, erleuchtend zuletzt auf endlosen Rollen Einwickelpapier, meine Tora-Rollen. Put a kiss and a tear in a letter. And I'll open and cry over you. Yippee, yippee, yippee. Listen, what's the title of this thing? No title again? Hard-hearted old farmer. Put a sperm and a wink on the paper. And I'll come when I read. I'm so blue. All right, I just have to do this, Jack. 1204. Put a throb of your heart in yours farmer. Truly. Old farmer. With your names written blood. Neil and Jack. and I'll open my palm with my penknife and send you a bucket full back. Done in 3 minutes, A.G. Zu meiner großen Überraschung und Freude legte Ellen auch ein paar Zeilen für mich bei. Ein Zeichen, dass er mich endlich wahrnahm. Mein Selbstbewusstsein wuchs hin bis zu einer Kühnheit, die absolut neu für mich war. Ich nahm mir vor, unsere finanzielle Situation zu entlasten und mir einen Abendjob zu suchen. Es gibt nur einen Job, bei dem die Mädchen ihr Trinkgeld behalten dürfen, sagte der Boss. Fotomädchen in einem Club. Damals tanzten sie durch die Straßen wie Kobolde und ich stolperte hinterher, wie ich mein Leben lang hinter Leuten hergestolpert bin, die mich interessieren. Denn die einzigen Menschen sind für mich die Verrückten, die verrückt sind aufs Leben, verrückt aufs Reden, verrückt auf Erlösung, voll Gier auf alles zugleich. Die Leute, die niemals gähnen oder alltägliche Dinge sagen, sondern brennen, brennen, brennen, wie fantastische gelbe Wunderkerzen und wie Feuerräder unter den Sternen explodieren. Und in der Mitte sieht man den blauen Lichtkern knallen und alle rufen, ah. Mit dumpfer, monotoner Stimme rasselte er ein Hollywood-Prototyp. Fleischig. Grobschlächtig, mit schwarzen Haaren, hervorquellenden Augen und eingebauter Zigarre die Pflichten herunter, die von mir erwartet wurden. Kein festes Gehalt, von jedem Auftrag die Prozente plus eben Trinkgeld. War ich verrückt oder einfach nur dämlich? Zu spät. Mein Territorium bestand aus 3 Clubs. The Xochimilco, einem kleinen mexikanischen Café mit ausgezeichnetem Essen, einer guten Combo, aber nur wenigen Gästen. The Beige Room, in dem Transvestiten auftraten, wo ich aber während des Programms keine Fotos machen durfte, und einem Club in Chinatown, zu dem ich ein Taxi brauchte und dessen Stammkundschaft ich auf keinen Fall belästigen durfte. Ich schaute mir an, wie die anderen Fotomädchen widerstrebenden Gästen Fotos aufschwatzten und wusste, dass ich in der Branche nie Erfolg haben würde. Trotzdem versuchte ich es. Mein nächtliches Honorar belief sich auf ungefähr $1,50 und als ich eines Nachts in diesem Chinesenclub $5 Trinkgeld bekam, beschloss ich aufzuhören. Neil und Jack hatten die Zeit zu zweit genossen, waren aber der Routine eines Babysitters überdrüssig. Jack widerten außerdem die finanziellen Forderungen seiner Ex-Frau an und wegen On the Road lag er immer noch im Clinch mit den Verlegern. Er wollte nach Mexiko abhauen und sprach voll Sehnsucht von dem Frieden und dem einfachen Leben, das er dort führen würde. Ich hing wieder den Träumen meines konventionellen Familienlebens nach. Für mich waren die vergangenen Monate mit Neil vergleichsweise glücklich. Auch deshalb wünschte ich mir einen engeren Kontakt zu den Großeltern, die unsere Kinder nie gesehen, stets aber viel Interesse gezeigt hatten. Als Neil von meinem Plan hörte, dorthin zu fahren, war er sofort bereit. Jack würden wir bis Nogales mitnehmen. We drove all night across the desert. A beautiful night. All of us happy and in tune. Our last night together. We three sat in the front seat and listened to radio plays while the children slept. Later, we all peered into the panorama of glittering stars above us, while Neil astounded us with a complete discourse on the constellations. I let my head rest on Jack's shoulder. Fat girls in red coats, with flat white-out shoes, harried Mexican laborers become respectable in San Francisco. Carrying newspapers of culture burden and packages of need, walk sadly reluctant to work and dawn, stalking with not cat in the feel of their stride, touching to hide the sidewalk. Black shiny last night polished shoes hitting slippery with hard slicky heels to slide and fall, but wet crack! Früh am Morgen erreichten wir Nogales. Wir fuhren bis zur Grenze. Alles war grau und düster. Das Wetter, die Stadt und unsere Stimmung. Come on. Can you have one last beer with me? Jack stand verloren da, den Seesack auf den Schultern. Wir hatten direkt vor einem Café geparkt. Das Bier zu dieser frühen Stunde und noch vor dem Frühstück half ein bisschen. Ich konnte mir gut vorstellen, dass Neil sich an Jacks Stelle wünschte. Aber er ließ sich nichts anmerken und meinte nur, wir könnten in ein paar Monaten wieder bei Jack sein. Er drängte zur Weiterfahrt. Wie sich bald herausstellte, war das bessere Verhältnis mit Neil ohne Jack nicht von Dauer. Neil wurde depressiv und von Jack hörten wir auch nichts mehr. Also wandte ich mich mit einem Brief an Alan. Er hat es mir schließlich angeboten. Großzügig widmete er mir seine Aufmerksamkeit und seine Überlegungen. Jack liebt Neil platonisch und Neil liebt Jack ebenso. Was ich für einen Jammer halte, aber vielleicht projiziere ich in puncto Sex, wie die Analytiker zu sagen pflegen. Aber Sex ist nicht der Schlüssel in dieser Sache. Liebe kann nur angeboten und angenommen werden, du weißt, unter den richtigen Umständen. Auf bestimmte Art nehme ich deine Liebe an und erwidere sie mit meiner eigenen, doch es braucht einen Augenblick, wo sich die Seelen und Energien berühren, damit wir miteinander kommunizieren können, um nicht nur mit Worten und Hoffnungen und allgemeinen Gefühlen in Verbindung zu treten. Ich kenne dich nicht so gut wie Neil und Liebe bedeutet einander kennen. Versteh mich nicht falsch. Das ist keine Zurückweisung deines Wunsches, in die Mitte des nebelhaften Kreises zu kommen, der sich selbst im Innersten nicht kennt. Lass uns deshalb schön alles ordnen. Wir müssen einfach Pläne machen, um uns irgendwo zu sehen, wo es unter den gegenwärtigen Umständen für jeden von uns auch praktisch möglich ist zu leben. Für so lange, wie es eben geht. Ich bin sehr darauf aus, mit allen ins Bett zu gehen. Ich muss jedoch sagen, dass sich mein Sexleben ein bisschen verändert hat. Ich möchte, dass Neil mit mir schläft. Das ist etwas, was ich ganz sicher weiß. Als ob sich ein Puzzle plötzlich richtig zusammensetzt. Love, Ellen. P.S. Neil. Write me a letter about sex. A. Bang. Boom. Wham. Blam. Crack. Frap. Kerplunk. Clatter. Clap. Blap. Fap. Slap. Map. Splat. Crunch. Crouch. Bong. Splat. Splat. Bong. Ellens Einstellung zum Sex ließ mir das Blut in meinen puritanischen Adern erstarren und ich vermute, er wusste das. Aber anderes war beruhigend. Kurz darauf traf auch ein Brief von Jack ein. Dear Carolyn, I was very glad to see that letter you wrote Alan. He sent it for me to see. I had no idea my mail hadn't reached you, and no idea too, you and Neil had stopped agreeing on an agree basis. Dass Neil immer noch Interesse für mich aufbringt, freut mich zu hören, der Scheißkerl. But natürlich wird's mit ihm wieder aufwärts gehen. Und um was zu den emotionalen Verwicklungen dieser ganzen Angelegenheit zu sagen, wie oft wollte ich deine Hand halten oder dich küssen, einfach nur als Zeichen, dass wir alle im selben Boot Richtung unbekannte Welt setzen. Aber Eifersucht hinderte mich daran. Ich glaube nicht, dass Neil eifersüchtig war. Ich habe mich bei der ganzen Sache ziemlich ruhig gefühlt und daran hat sich bis jetzt nichts geändert, außer dass ich mir Sorgen mache, wie du dich fühlst, wie ihr beide euch fühlt. Was übrigens ziemlich grausam ist, ich warte auf einen Wink von dir und den Ruf zu kommen und zu gehen. Mit anderen Worten, ich akzeptiere Verlust und Tod und wenn du mir ein bisschen von deinem Leben anbietest, so bin ich sehr dankbar, aber ich weiß, dass dabei nichts herauskommen wird, nichts außer dem Tod. B, why are you staring at me? I'm not a flower. Also spielt es für keinen von uns irgendeine Rolle, was jetzt oder in naher Zukunft geschieht. Das Einzige, was ich ständig in meinem Kopf herumtrage, ist die Ewigkeit. Und du bist ein Teil davon. Als Buddha seine Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum erreichte, soll er erstaunt ausgerufen haben, dass jeder von Natur aus erleuchtet ist, dass wir dies nur nicht wissen. Er lehrte, dass es nur unsere eigene Verwirrung ist, die unsere natürliche Weisheit und Güte verschleiert. Im Herbst kehrte Jack zu uns nach Kalifornien zurück. Am schönsten waren die Abende, wenn wir alleine waren. Gemeinsam brachten wir die Kinder zu Bett. Jack las ihnen in der ihm so eigenen Art etwas vor. Jamie, seine erklärte Favoritin. Sie warf ihre Ärmchen um seinen Hals, überschüttete ihn mit dicken Küssen, während er unter verlegenem Gekicher dahinschmolz. Then we'd have our wine and pizza. Nothing but candlelight. Romantic music playing in the background. In einer solchen Nacht, als Jack und ich verträumt und völlig versunken da saßen, ließ mich Jacks leise, doch feste Stimme schlagartig hellwach werden. God, I love you. I can't believe it. Ich könnte dich überzeugen. Let's dance. Wir glitten in eine enge, zeitlose Umarmung und tanzten und tanzten und tanzten. Jahre später, bei der Erinnerung an diese Nacht, dachte ich über Neil nach. Warum konnten wir nicht diese romantischen Liebesszenen haben? Hört das immer auf, wenn man heiratet? Nevertheless. I never forgot Jack's magic words. They want me the rest of my life. Just like that. Neil and me. Only American. And Neil saying, now, damn it, boy, you gotta admit that we're high and that was real good wine and more instant and interesting. Der Winter kam, unausweichlich. Die Eisenbahn stellte einen Teil des Betriebes ein und die beiden Männer waren nun häufiger gemeinsam zu Hause. Im gleichen Maß, wie ihre Frustration zunahm, gingen sie sich immer mehr auf die Nerven. Neil musste ein neues Auto haben. Und bis zum Ende meiner Ehe entwickelte ich eine regelrechte Psychose, was das Anschieben von Autos anbelangte. Dizzy screamed, Charlie squealed, Monk crashed, the drummer kicked, the bass question mark plunked, and off they wailed on salt peanuts, jumping like mad monkeys in the gray new air. Hey, pork pie, pork pie, hey, pork pie. Skiddly-stoop, sop-dee-up. Und mit einem neuen Wagen ging sie in die große Stadt, deren Verlockung Neil nicht mehr widerstehen wollte. Der Ärger wegen On the Road ging auch immer weiter. Es war eine Zeit, in der einfach nichts glückte. Jack tobte und klagte über die Dummheit und Habgier der Verleger und verübelte ihnen, dass sie ihn nicht anerkannten. Neil machte seiner Frustration Luft, indem er Jack vorhielt, hier bei uns zu sein, und dabei völlig vergaß, dass er ihn unentwegt darum gebeten hatte. Traurig beobachtete ich die beiden und wusste nicht, wie ich ihnen helfen konnte. An einem Tag waren sie sentimentale Freunde und am nächsten erbitterte Feinde. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. I'm going to give you the railroad blues. Im Dezember wurde Jack bei der Eisenbahn entlassen. Im gewissen Sinne eine Erleichterung. Oh, baby, baby. Er sehnte sich wieder nach Mexiko. Und nun stand der Sache nichts mehr im Wege. Als sie dann endlich den Wert meiner Bücher erkannten, holten sie mich in ihre TV-Talkshows und ich sollte den Millionen Fernsehzuschauern ein ums andere Mal erklären, dass Gott sein Gesicht offenbart und dass wir, die Dharma-Gammler, die Pilger auf dem Pfad des wirklichen Lebens, seine Botschaft verbreiten. Why don't you come too, Carolyn? Come and visit me in Mexico, please do. Was für eine fantastische Idee. Was für eine Versuchung. Seit ich Ehefrau und Mutter war, wollte ich immer nur mit meinen Kindern zusammen sein, aber ich hatte gehört, eine zeitweilige Trennung sei sowohl für die Eltern als auch für die Kinder von Vorteil. Ich sagte zu. Jack fragte Neil und auch Neil stimmte zu. Sogar ein bisschen voreilig, wie ich fand. Nach ein paar Tagen aber änderte sich sein Verhalten. Weißt du was, sagte er. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass du mich mit Jack nach Mexiko fahren. Ich besorge dort etwas Stoff und wenn ich wieder zurück bin, lasse ich dich fahren, okay? Ich war nicht gerade begeistert von diesem Vorschlag, denn ich hatte das Gefühl, dass ich gegen Marihuana eingetauscht wurde. I'll do nothing but drive down, pick up the stuff and drive right back. Today is nothing. Der Morgen der Abfahrt. Neil kam als Erster und spielte seine Rolle höchst dramatisch. Er küsste mich. Lange und intensiv. Ich hielt noch im Weggehen meine Hand fest und tastete mich mit seinem tragischen Liebeskummerblick ab. An der Tür hielt er inne und murmelte seine Standard-Exit-Line. I'll be right back. Ich stand am Küchentisch und wartete auf die zweite Runde. Jack umarmte mich lange, seinen Kopf an meinem Hals. Dann flüsterte er mir ins Ohr, wir seien ja schon in 2 Wochen wieder zusammen, ich solle ihn nicht im Stich lassen, er werde alles vorbereiten. Mit Neil ginge das schon in Ordnung, don't worry. Nach einem kurzen, aber zärtlichen Kuss ging er zur Tür, drehte sich noch einmal um und warf mir eine Kusshand zu. Well, naja, schön. Passengers holding tickets for Amtrak train number 5, the San Francisco Zephyr, scheduled to have departed at 6:15 p.m. for Denver and San Francisco. Das alles war bereits passiert, bevor sie nach Los Gatos zogen, wo sie, nachdem Neil wieder aus San Quentin raus war, eine Ranch aufmachten, die wie ein Heiligtum die Jünger der echten Beats anzog. Ich habe auch in Los Gatos noch ein paar Mal bei ihnen geschrieben, aber es wurde nie mehr so, wie es damals gewesen war, als ich Carolyn liebte und sie mich in Mexiko hängen ließ. Ich setzte mich leicht benebelt hin, ohne recht zu wissen, ob ich nun lachen oder weinen sollte. Es war einfach komisch. Und ich konnte nicht anders, ich musste lachen. Als ich dann zur Besinnung kam, wusste ich, dass ich niemals nach Mexiko gehen und Jack besuchen würde. Und es machte mich wütend auf mich selbst, als mir das so richtig klar wurde. Gott wusste, dass die Situation schon schwierig genug für mich war und nur noch wenig mit meinen ursprünglichen Idealen zu tun hatte. Um einen Weg zu finden und nicht gleich wieder den Boden unter den Füßen zu verlieren, musste ich aber Nils Rückkehr abwarten. Bam! At Guadalupe, they kicked a cut of cars against my poorly braked guns. Everything began parading down that incline back to San Luis Obispo. If it hadn't been for the alert old conductor looking out this one sentence, overthrow the switches in front of it and unlock the switch locks as fast as the cars kept coming, kind of comic circus act with him in floppy clown pants and hysterical horror, darting from switch to stand to switch to stand, and the guys in back are hollering. The pot taking off after the cut and catching it almost, pushing it into the couplers because they closed just in time, and the engine breaking everything to a stop. Good God Almighty, comma, 30, 35 feet almost in front of the final derail, which with the old winded conductor couldn't have finally made, which the old winded conductor couldn't have finally made, comma. We'd all have lost our jobs, my safety rule breaks, had not taken momentum of steel and slight land inclines into consideration. If it had been Sherman at Guadalupe, I would have been hated Caraway. You better say that. Ideas come a dime a dozen. Oh, look what I found. Yeah. Wait a minute, make another poem? Nobody yeah. knows who it is, I guess. I'll read this one. Well, so and this one. To buy again. And I read. We're all right. We're in great shape. This one. All right, you got a good day, Jeff. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Heartbeat von Carolyn Cassidy. I'm going to give you the railroad blues. Mit Heike Warmuth. Kommentare Love Überland. Technische Realisation Jean-Boris Chimchak. Oh, baby, baby. Bearbeitung und Regie Heike Tauch. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. I'd put a block of wood under the wheels of the car and watch it writhe and crack as the car eased up on it and stopped. Oh, baby, baby. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmedes.